Schwarzer Rabe färbt sich wieder weiß im Paradies. Wo bin ich? Bin mit UFO wie im Vakuum. Himmel bei Saturn, kenne weder Ziel noch Datum. Bin wach im Studio, nachts im Studio, schlaf im Studio. Kam solo, geh solo, war immer so alt, so was für Union. Wie einer meiner Stadt, 5 aus, ist mein Garten Eden. Schlange warte mich, sagte Raff, du kannst alles nehmen.